Um es auf den Punkt zu bringen, sowohl die russischen Zaren als auch die Sowjets kolonialisierten Sibirien. Sie folgten westlichen Mustern, war das Ziel doch stets, das weite Land nach europäischen Maßstäben zu modernisieren. Als zentrales Instrument diente ihnen das Narrativ der Schamanen als teuflische, rückschrittliche und ausbeuterische Wesen. Ob nun christliches Zarenreich oder atheistischer Sozialismus, immer standen dieselben Ziele im Vordergrund, die Ausbeutung Sibiriens und die Unterwerfung der indigenen Kulturen. Zugleich war es dieses Narrativ, das den ungeheuren Reichtum spirituell-religiöser Praktiken Sibiriens zum Verschwinden brachte. Das alles hat massive Konsequenzen für die über den sibirischen Schamanismus vorliegenden Quellen. Ronald Hutton spricht von drei Flüchen, die auf dem verfügbaren Material liegen. Fluch 1: Kein einziger Schamane, der in einer traditionellen sibirischen Gemeinschaft wirkte, hinterließ ein eigenes Zeugnis. Nahezu alles, was überliefert ist, wurde von Fremden aufgezeichnet. Fluch 2: Wir besitzen so gut wie keine Daten aus Zeiten, in denen Sibirien noch nicht unter russischer Herrschaft stand. Alle Überlieferungen stammen aus Gesellschaften, in denen bereits ein enormer Verfolgungsdruck auf Schamanen lag und die traditionellen Lebensweisen an den Rand gedrängt wurden. Das bedeutet, die Ethnographen beobachteten vor allem prekäre schamanische Existenzen, die wenig repräsentativ für vorkoloniale Schamanen sind. Und sie vernachlässigten die einstige Fülle spiritueller Praktiken völlig. Fluch 3 schließlich: Fast alles Material, das wir besitzen, wurde von Menschen aufgezeichnet, die im besten Fall dem Schamanismus indifferent gegenüberstanden, schreibt Hutton. Viel öfter aber diesen in erbitterter Gegnerschaft gegenüberstanden. Und das gilt für das 20. wie für das 18. Jahrhundert. Das ist die bittere Ironie des kolonialen Prozesses. Das Bild des sibirischen Schamanen ist entstanden als eine europäisch-russische Koproduktion, als ein monströses Phantasma, das diverse Aspekte in sich vereinte. Dieses Trugbild gewann durch die Verfolgung Realität. Was als kulturelles Zerrbild, als skurriles Fabelwesen begonnen hatte, wurde zur höchst prekären Existenz des sibirischen Schamanen.